Limpumar. E viva a diferença. Дорогой Эндре, я хотела сказать, Эдсон, die Unendlichkeit wird nie enden, weil sie noch nie begonnen hat.